Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen zu einer neuen Talk-Radio-Show-Woche. Wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt heute Nacht, dann geht das, wenn ihr diese Nummer hier wählt. 0800 5678 111. Oder ihr könnt mir faxen, wie immer, unter 0800 5678 110. Und bevor es heute Nacht losgeht, ein paar kleine Rückmeldungen zu letzte Woche Freitag, als Christian Wunderlich hier mein prominenter Gast war. Miriam, 16 Jahre, aus Neu-Isenburg schreibt: Hallo Domian, ihr beide, Christian Wunderlich und du, habt euch ja prächtig verstanden. Vielleicht solltest du mal bei den Nesthockern mitspielen und Christian mal zusammen mit dir deine Sendung oder eine andere TV-Show moderieren. Das ist doch eine sehr schöne Idee, wir wollen mal gucken, was sich da machen lässt. Thorsten aus Lübeck schreibt: Ja, ich fände es wirklich gut, wenn Christian Wunderlich nächstes Jahr beim Vorentscheid zum Grand Prix teilnehmen könnte. Und noch eine letzte Rückmeldung zu letzte Woche Freitag von Inka. Inka schreibt: Christian Wunderlich, Ausrufungszeichen, bleib so als Mensch, wie du wirklich bist. Du bist wunderbar und bist fast ein Unikat in deinem jugendlichen Alter. Auch Domian ist genauso liebenswert und natürlich. Das schreibt euch eine alte Frau von 60 Jahren. Alles Liebe und Gute an euch alle. Vielen Dank auch im Namen von Christian und schöne Grüße an die Inka. Jetzt geht's aber los, heute Nacht. Und die erste Anruferin, das ist die Claudia. Und Claudia ist 23 Jahre alt. Ich grüße dich. Hallo. Hallo Claudia. Weswegen hast du angerufen? Weil ich große Probleme mit mir und meiner Beziehung habe. Deine Beziehung? Das ist dein Freund, gehe ich von aus? Mhm. Ja. Wie lange bist du mit ihm zusammen? 7 Jahre. 7 Jahre schon? Ja. Verdammt lange Zeit, ne? Für eine 23-jährige junge Frau. Ja. 7 Jahre zusammen? Lebt ihr auch zusammen? Nee. Was machen jetzt diese Probleme aus? Du sagst, verdammt große Probleme hast du mit ihm. Oder mit der Beziehung? Ja, eher mit mir eigentlich, eher. Nee, ich habe ihm halt neulich gesagt, dass meine Liebe nicht mehr so groß ist für ihn. Und ja, tief in mir drin weiß ich auch, dass es aus ist. Nur ich habe verdammte Angst, es ihm zu sagen. Mhm. Weil ich weiß oder sehr sicher bin, dass er sich umbringen würde. Hat er das angedeutet, gesagt? Ja. Ja. In welchem Zusammenhang hat er das gesagt? Schon in der damaligen Trennung mal, die wir mal hatten. Es gab mal eine Trennung? Zweimal, ja. Mhm. Wie lange dauerten diese Trennungsphasen damals? Ein halbes Jahr, jeweils. Immerhin, ne? Sehr lange. Ja. Immerhin. Und in dieser Zeit hat er dir das gesagt, dass er sich umbringen wird? Bald, wenn es sich wieder zusammenkommt, oder wie? Nee, nachdem wir wieder zusammen waren. Also, ja, ich habe ihn... Nach der zweiten Trennung zum Beispiel bin ich ihm begegnet, 3 Monate danach, und er war tierisch abgemagert. Ja, er sah wirklich schlecht aus, ein Hundeelend, und wir haben dann auch irgendwie langsam wieder Kontakt aufgenommen, und dabei, beziehungsweise auch nachdem wir dann wieder zusammengekommen sind, hat er mir halt erzählt, dass es ihm wirklich dreckig ging und dass er eben das vorhatte und es auch beinahe durchgezogen hätte. Was heißt denn beinahe durchgezogen hätte? Naja, dass er eben beinahe sich das Leben genommen hätte. Hat er dir das konkret gesagt, ja, was er vorhatte zu tun? Ja. Was denn? Mit dem Auto. Mhm. Ja. War das bei der letzten Trennungsphase so oder davor auch schon bei der ersten? Ja, die erste hat er auch nicht gut verkraftet. Ja. Die zweite war viel schlimmer. Mhm. Es war alles schlimm. Wie lange liegt jetzt diese letzte Trennungsphase zurück? Boah, oje, Moment. Also lange schon? 99, 2000, dieser Jahreswechsel da. Mhm. Von November bis April etwa, ja. Du bist dir aber für deine Person 100% oder fast 100% sicher, dass du eigentlich ihn nicht mehr liebst. Ja. Und dass es aus ist. Mhm. Und wenn es unproblematisch wäre, oder wenn du diese Angst nicht hättest, würdest du am liebsten sagen, komm, lass uns trennen. Ja. Wie sieht denn eure Beziehung im Moment überhaupt aus? Wie oft seht ihr euch? Was macht ihr zusammen? Wie ist die Stimmung? Wir sehen uns im Prinzip alle 2 Wochen am Wochenende, ja. Ist ja auch nicht viel. Nee, aber es geht nicht anders. No. Und, was machen wir dann? Wie ist die Stimmung, wenn ihr euch seht? Ich drück's mal anders aus. Wenn ich unter der Woche hier bin alleine bin, ich habe nicht das Gefühl, dass ich ihn irgendwie unbedingt vermisse. Mhm. Das habe ich, glaube ich, gerade schon verstanden. Wenn man sagt, es ist aus und man liebt jemanden nicht mehr, dann vermisst man den auch nicht mehr. Aber meine Frage war, wenn ihr dann zusammen seid, ist das zäh und quälend für dich? Nein, das hört sich jetzt zu hart an. Ja, oder ist es so Routine? Es ist leider, ja, Routine, Gewöhnung, ja. Also du freust dich auch gar nicht besonders, wenn du ihn siehst? Und ja, schon, aber es hat, ich freue mich nicht so, wie er sich freut auf mich. Schlaft ihr noch miteinander? Wenig. Und wenn ihr miteinander schlaft, was ist das für dich dann für eine Situation? Machst du es ihm zuliebe? Mhm. Also sind alle Fakten eigentlich klar, ne? Mhm. Aber du hast Angst, dass er sich was antut und dass du dann die Schuld trägst. Ja. Mhm. Nur kann es so ja auch nicht weitergehen. Ich weiß keinen Ausweg, echt nicht. Meinst du, dass er das befürchtet, dass es jetzt so weit in dir sich entwickelt hat? Ja. Ja. Mhm. Und du hältst ihn wirklich für so labil, dass er das tut? Ich frage es jetzt nochmal ganz explizit, weil natürlich oftmals Partner damit auch drohen oder den anderen so ein bisschen erpressen wollen. Ja, also es ist eine Drohung schon, ja. Mhm. Aber trotzdem ist er so, ja. Ich sage ja in der Regel immer, wenn ich so etwas höre, dass man den anderen wirklich mit der Wahrheit konfrontieren muss. Und dass man sich auch auf diese Art und Weise nicht erpressen lassen darf. Wenn du aber jetzt das so einschätzt, dass du wirklich ganz reale Angst hast, dass der das tut, wäre vielleicht ein anderer Weg besser, den ihr gehen könntet, eventuell, wenn er sich darauf einlässt. Welchen? Die Idee kommt mir gerade so. Sag jetzt bitte nicht Partnerberatung. Doch, sowas Ähnliches. Warum machst du? Hab ich ihm gesagt. Weißt du warum? Dass da einfach eine dritte Person bei ist, die ihm das ein bisschen mehr vermitteln kann vielleicht. Die Situation auffängt vielleicht. Was hat er geantwortet darauf? Er hat gelacht und hat gesagt, bist du noch ganz sauber. Hm. Gut, aber er muss halt... Wie ich denn auf so eine knackte Idee kriege. Okay, aber dann ist es aber auch an dir, Claudia, dass du da klarere Grenzen aufzeigst. Er nimmt das ja gar nicht ernst. Er nimmt deine Gefühle nicht ernst im Moment, nämlich dass du die nicht mehr hast für ihn. Und er nimmt nicht mal deinen Wunsch ernst, dass man gemeinsam aus dieser Situation herauskommen möchte, dass du da herauskommen möchtest. Er zwängt dir ja im Prinzip seine Sichtweise und sein Leben auf, so wie er es will. Und wenn du ihm vielleicht dann nahelegst, dass du sagst, es ist ja nicht mehr so, wie es sein sollte im Moment. Lass uns doch einfach eine neutrale Person hinzuziehen. Nur mal ein paar Mal. Vielleicht 3, 4 Mal, 5 Mal. Wir können ja immer noch gehen, wenn es nichts nutzt. Dann sagt er, warum? Warum eine neutrale Person dazuziehen? Wozu? Was soll das bringen? Weil du den Eindruck hast, dass ihr beide das alleine nicht schafft. Und wenn du ihn damit konfrontierst, mit deiner Angst, du kannst das ja so, sag es ihm doch so offen. Wir haben damals Schluss gemacht und du hast mir gesagt, dass du dich umbringst. Das ist für mich eine enorme Belastung. Ich möchte dabei einfach auch Hilfe haben, dass ein Fachmensch uns da ein bisschen betreut bei. Die Alternative, Claudia, ist ganz einfach, dass du die Fakten schaffst und dass du dich trennst. Mit allen Risiken, die damit verbunden sind. Weil was bedeutet es sonst? Es bedeutet, dass du quasi auf der Basis einer Erpressung ein Leben führst in den nächsten Jahren, das du nicht führen möchtest. Person, aber angenommen, ich würde ihm das so sagen, ja, wie du das jetzt gerade formuliert hast. Ich meine, vielleicht auch anders, klar. Aber eben von wegen, dass ich das Gefühl habe, dass ich damit nicht zurechtkomme und dass ich möchte, bla bla bla. Dann wird er sagen, ah ja, für dich ist die Sache ja eh schon klar und dann sag's doch einfach. Und dann stellt er mich wieder an eine Wand und presst mir die Waffe auf die Brust und lässt mir keine andere Wahl. Okay, wenn er das so auf die Spitze treibt, dann lass ihm keine andere Wahl, dann sag es so. Dann sag es so. Ich kann es nicht. Aber du musst es tun. Du kannst doch nicht in dieser Lebenslüge weiterleben. Und ich weiß, du kennst sie so gut, kannst du ihm das ja nicht verständlich machen, dass man eigentlich mal 7 Jahre zusammen war, trägt man gegenseitig eine hohe Verantwortung füreinander. Und es ist ja eigentlich auch eine ganz wichtige Sache, dass man fair und in Anstand auseinandergeht, dass man vielleicht sogar freundschaftlich verbunden bleibt, wenn das geht. Dass er das nicht auf dieser plump emotionalen Schiene so machen kann. Er will mich. Ja, aber du willst ihn nicht mehr. Wirf ihm das ruhig vor, dass du auch das Gefühl hast, irgendwie erpresst zu werden, dass du unter einem ungeheuren Druck stehst von ihm. Und dass das keine Ebene sein kann. So geht man nicht mit jemandem um, den man angeblich liebt. Er liebt dich doch angeblich. Aber so geht man nicht mit jemandem um, den man angeblich liebt. Und den versetzt man auch nicht in Angst und Schrecken mit der Androhung, ich bringe mich um. So erzeugt man keine Liebe durch eine derartige Drohung. Ja, stimmt schon. Ich würde es nochmal versuchen mit der dritten Person. Wenn er da so mauert, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als mit allen Engelszungen, aber klar in der Ausdrucksweise ihm zu sagen, was los ist. Und du ihm vielleicht auch nochmal versuchst, seine Verantwortung zu vermitteln, auch dir gegenüber, dass er so eine Scheiße nicht reden kann, von wegen, ich bringe mich um. Es gibt da sonst keine andere Lösung für das Problem, Claudia. Es gibt keine andere Lösung. Weißt du, er sagt halt auch immer, er bringt halt das Argument, von wegen, warum er sich denn umbringt, wenn ich das beende, weil er ohne mich nicht leben kann. Und wenn er das so sagt, dann kann ich ja nicht sagen, Ja, klar. Das sagt man immer, wenn man einen schweren Verlust erleidet. Dennoch geht es immer wieder weiter. Vor allen Dingen auch, ihr seid ja noch so jung. Wenn ihr jetzt vielleicht 40 Jahre verheiratet werdet und alte Leute werdet und sagt, ich kann den anderen nicht mehr leben, das ist ein ganz anderer Punkt. Aber er kann, er wird können. Er wird schwere Schmerzen ertragen müssen, aber er wird auch sich wieder berappeln, hundertprozentig. Weißt du, ich frage mich, warum bin ich immer diejenige, die ihm solche Schmerzen bereitet? Warum macht er, ja? Ja, aber er dreht das ja auch so. Und das ist ja das Perfide daran, dass du so dadurch auch so belastet wirst und bist im Moment, dass er dir das auch ständig so unterjubelt, dass du kaum mehr Luft zum Atmen hast. Dir bleibt ja gar nichts anderes übrig mehr im Moment, als es auch noch so laufen zu lassen. Also Claudia, ich habe keine andere Idee und ich glaube, bin auch fast sicher, dass es keine andere Lösung gibt. Dennoch würde ich gerne dir anbieten, dass du mit meinem Psychologen, mit dem Peter, noch mal ein paar Worte redest. Kommt halt noch eine andere Meinung hinzu, kann nicht schaden. Alles klar. Ne? Leg mal auf, wir rufen dich gleich wieder an. Alles klar, danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Ich bin verbunden mit Angela und Angela ist 21 Jahre alt. Ja, hallo, 22. 22 Jahre. Ja. Hallo. Hallo. Warum hast du angerufen, Angela? Ja, erstmal ein ganz großes Lob an deine Sendung. Vielen Dank. Und ja, ich habe angerufen, weil ich habe halt ein enormes Problem mit meinem Gewicht. Ich bin sehr stark übergewichtig. Wie viel wiegst du? Ja, also ich wiege bei 1,66 Meter knapp 170 Kilo. Ja, ich weiß. Und das ist halt im Moment auch eine starke körperliche Belastung. Und... Warst du immer schon übergewichtig? Ja, ja. Also von Kindesbeinen? Ja, ja. Es ist eigentlich erst die letzten 2-3 Jahre so extrem schlimm geworden. Und ich war halt auch letztes Jahr zur Kur gewesen, hatte 15 Kilo abgenommen und es ist irgendwie immer der Jojo-Effekt, das ist die falsche Ernährung bestimmt auch und so. Und ja, jetzt sitze ich halt vor der Entscheidung für mich selbst, ob ich die Magenoperation durchführen lassen soll. Also eine Verkleinerung des Magens? Ja. Welche bewirkt, dass man nicht mehr so viel Hunger hat und deutlich weniger isst? Ja, ich habe halt auch kein Sättigungsgefühl mehr, das ist vollkommen weg. Wie viel verdrückst du denn so am Tag? Ja, nee, das ist eigentlich nicht, weil ich esse den ganzen Tag nichts und immer nachts. Ach so, den ganzen Tag über gar nichts? Ja, das ist selten halt, dass ich zum Frühstück esse ich überhaupt nichts und vielleicht schon halt abends und bei mir ist es dann immer die Nacht und das schlägt halt unheimlich an. Und was isst du nachts? Nachts halt ganz normal, was andere Leute über Tag essen haben. Aber du kochst dir doch nicht groß Mittagessen nachts, oder doch? Ja, nee, ich koche dann abends halt, wenn mein Freund kommt und so und dann essen wir gemeinsam und wenn ich dann koche, dann bin ich satt und nachts esse ich und... Und du läufst immer zum Kühlschrank und hier noch ein bisschen, da noch ein Stück Käse? Ja, es ist jetzt wirklich nicht so, dass ich die ganze Nacht hier sitze und fress alles in mich rein, aber... Es sind halt die Kochart, es ist halt wirklich so fettig und frittiert und also ich weiß schon, warum ich so übergewichtig bin. Und auch zusätzlich viele Süßigkeiten noch? Nee, das nicht mal. Das ist eher das deftige Essen. Also liegt am deftigen, fettreichen Essen und es liegt daran, dass du in der Nacht immer isst. Ja. Hast du tagsüber keinen Kohldampf dann? Nee, eigentlich nicht. Und ich habe auch immer das treue Gefühl. Und jetzt habe ich halt, und es ist auch schwer darüber zu sprechen, aber ich habe halt jetzt auch die Zeit 2 Jahre, wo ich halt immer denke, wenn ich mir einen Finger in den Hals stecke und dann nehme ich so ab, weil ich habe wirklich schon alles probiert. Alles. Also habe ich das gerade richtig verstanden, dass du seit 2 Jahren auch erbrichst? Ja. Ja. Das heißt, nachts isst du viel und erbrichst es dann wieder. Ja. Dennoch bist du so dick und hast vielleicht sogar noch weiter zugenommen. Ja, genau. Mhm. Das ist halt das Seltsame, weil... Ich weiß, dass Menschen, die mit Übergewicht zu kämpfen haben, 1000 Sachen ausprobiert haben. Und mit guten Ratschlägen soll man da gar nicht so kommen. Ja. Ich frage dennoch mal vorsichtig, wenn du das so sagst mit dem fetten Essen, gab es denn mal einen Anlauf von dir, dass du gesagt hast, okay, ich will mich satt essen, aber ich koche einfach kalorienärmer? Ja, sicher. Und warum hast du das nicht durchgezogen? Weil ich dann so bin, dass ich entweder dann gar nichts mehr esse oder halt dann so wenig, dass kein normaler Mensch davon satt wird. Mhm. Das ist bei mir immer so entweder ganz oder gar nicht. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ich das so im Kopf drin habe. Das ist halt ein großes Problem für mich. Das ist. Warst du schon mal in einer Klinik? Bist du stationär schon mal behandelt worden? Ja, ich war letztes Jahr im August war ich in der Klinik. Wie lange? Nur 4 Wochen. Mhm. Und nur leider war das irgendwie total daneben gegangen. Weil das war eine Krebsklinik und ich war da total am falschen Platz. Ja, die Leute waren ab 35 und ich meine, du kannst dir vorstellen, wie ich mich dementsprechend auch gefühlt habe. Ich hatte zwar 15 Kilo abgenommen in 4 Wochen, aber ich hatte halt das Doppelte bis jetzt wieder drauf. Ja, das ist aber ein sehr komischer organisatorischer Fehler fast. Es gibt auch Spezialkliniken, die sich genau mit übergewichtigen Menschen beschäftigen. Da schickt man die Patienten noch nicht in die Krebsklinik. Ja, das war so. Jetzt hast du aber das Problem oder die Frage, ob du dir den Magen verkleinern lassen willst. Hast du dich ausgiebig erkundigt, mit Ärzten gesprochen, Risiken, Vorteile, alles erörtert? Also mit dem Hausarzt habe ich das besprochen und halt in der Klinik, der Chefarzt meinte halt, es wäre wirklich nur die allerletzte Lösung, weil halt bei dieser Fettleibigkeit die Gefahr zu groß ist. Halt, sei es denn, dass nach der Operation die Wunde aufplatzt, weil es ist ja die Masse vorhanden. Also wäre es eigentlich erst klüger, erstmal was abzunehmen? Sicher, deshalb bin ich ja auch in die Klinik geschickt worden, von der Krankenkasse aus, weil ich halt auch noch so jung bin. Ich weiß aber nicht mehr, ich weiß wirklich. Ja, aber nur hat das ja nichts gebracht mit der Klinik und da ist ja nur einige Zeichen ins Land gestrichen seitdem. Du hast deine 170 Kilo. Wie viel Kilo wären denn okay für eine solche Magenverkleinerung? Hat der Arzt das gesagt? Also wie viel Kilo kann man sagen, kann man machen, kann man riskieren? Platzt es nicht wieder auf? Ja, also ich müsste bis 130 Kilo schon runterkommen, weil... Würdest du das schaffen? Ich meine, das wäre doch dann ein richtiges Ziel. Ja. Ziel, nämlich dann zur OP zu gehen und um dann es noch besser alles zu schaffen. Ja, sicher, klar, das wäre schon... ich weiß halt auch nicht, warum. Ich lasse mich da auch im Moment total hängen. Das ist halt auch... Es gibt viele Leute, die sind übergewichtig, haben damit keine Probleme, aber mit der Öffentlichkeit und so. Ich wohne halt nicht in der Großstadt und... Es ist halt alles so und mein ganzer Bekanntenkreis, der nervt es auch langsam schon, weil ich halt mich immer mehr zurückziehe. Und ich meine, du bist jetzt noch jung, aber es könnten natürlich über kurz oder lang noch andere körperliche Probleme entstehen. Das habe ich schon. Was hast du schon? Ich habe also mit dem Knie halt starke genau, Knie, Schmerzen. Kreislauf, Herz, irgendwie sowas kann natürlich immer kommen. Ich habe schon mit einigen Menschen gesprochen, die das haben machen lassen, eine Magenverkleinerung. Ja. Dieses, was ich jetzt sage, ist keinerlei eine medizinische Auskunft. Das kann ich dir nicht erteilen, das musst du mit deinen Ärzten bereden. Ja. Diese Leute haben mir durch die Bank Positives berichtet. Mhm. Die sind damit gut zurechtgekommen. Dennoch wird es natürlich Nachteile geben und es gibt viele Dinge zu berücksichtigen. Aber wenn du jetzt schon so viel unternommen hast und deine Ärzte sagen, okay, wenn du die 30, 40 Kilo jetzt noch runterhungerst oder wie auch immer, dann lassen sie das machen, dann würde ich das machen lassen, Angela. Wenn du solche Probleme damit hast und keinen Ausweg siehst, wenn du schon so viel unternommen hast bisher. Ja. Ich habe im Moment also auch eine Ernährungsberaterin, aber... Ja, die schlägt die Hände wahrscheinlich im Kopf zusammen, wenn du sagst, ich esse nachts Schweinebraten. Ne? Und ja, so ungefähr, ja klar. Also ich habe halt auch in der Hinsicht mit der OP gute Erfahrungen gemacht, weil ich kenne halt auch Leute, die haben das machen gelassen, aber die haben halt schon jetzt, also Nachwirkungen, aber die haben halt auch super abgenommen. Ne? Mhm. Ha, da kommt eine Idee. In Deutschland gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile für alles, fast alles, was irgendwie mit Krankheit oder mit Problematik zu einer Problematik zu tun hat, Selbsthilfegruppen. Ja. Vielleicht gibt es ja eine Selbsthilfevereinigung von Leuten, die dieses haben machen lassen. Halte ich für möglich. Ich schlage auch vor, dass du mit meinem Psychologen gleich nochmal redest, weil wir hier ausgerüstet sind mit allerlei Telefonnummern auch aller Selbsthilfegruppen. Vielleicht könntest du dich dann auch da nochmal ein bisschen kundig machen bei einigen Leuten. Eine Frage noch an dich. Du hast einen Freund, hast du gerade gesagt? Ja. Wie schwer ist dein Freund? Der ist auch, also gut beisammen. Ach, der ist auch gut. Nicht so extrem, aber also nicht so ein Strichmännchen gegen dich? Nein. Er ist auch die Größe entsprechend und also das passt schon wunderbar. Das passt schon. Das heißt, den stört es gar nicht so sehr, dass du dick bist? Nee, er gibt mir auch ziemlich Halt. Also ich denke, hätte ich ihn die ganzen letzten Jahre nicht gehabt und dann... Aber ich meine, ihr beiden mästet euch ja gegenseitig, ne? Wenn du ihm jetzt auch noch so gut kochst und er isst das fette Zeug auch noch. Ja, Wie viel wiegt er? Also ich muss dazu sagen, er ist 2,2 Meter und er wiegt bei 2,2 Meter so 170, 180 Kilo. Aber bei ihm ist es ganz anders, denn bei ihm verteilt sich das mehr. Klar, der Größe ist. Also bei mir ist das, die Beine sind total dünn, bei mir ist es nur der Bauch und die Hüften. Mhm. Ich verstecke das schon gut, ich kleide mich schon dementsprechend, aber... Aber so wie du das empfindest, so wie ich das jetzt hier raushöre, schämst du dich auch dafür? Ja, ne? Sehr. Das heißt, Badeanstalt, Sauna und sowas? Nee. Ja, bist du berufstätig? Nee, ich hatte gesagt vorhin, dass ich im Altersheim gearbeitet habe, so eine ABM-Maßnahme, und es ging einfach nicht mehr, Domian, es ging nicht mehr. Mhm. Die 8 Stunden und es ging nicht mehr. Also noch ein Argument, dass etwas unternommen werden muss, weil du willst mit deinen 22 Jahren ja eigentlich noch nicht gerne den ganzen Tag zu Hause sitzen. Nee. Das ist ja auch nicht befriedigend. Also Angela, erkundige dich gut, klopf alle Risiken ab. Und geh, ich würde sagen, in die Richtung, es machen zu lassen. Wenn du mit deinen Ärzten da natürlich Übereinstimmung findest. Ja. Denn jetzt muss was geschehen. Denn du sagst, du lässt dich hängen, ne? Ja. Und das wird nicht besser. Das wird immer schlimmer werden. Und dann bist du irgendwann auf 200 Kilo. Und dann können sie dich mit dem Kran aus der Wohnung raushieven. Ja, das war halt schon, weil ich bin schon erschrocken, wie ich halt, da hatte ich halt so ein Erlebnis gehabt. Und das war für mich das Ausschlaggebende, wo ich gesagt habe, und jetzt ist es halt fertig. Und jetzt, dann habe ich die Kur beantragt. Und es ist auch nicht so, dass ich habe schon die Zeit, ich in der Kur zurück bin, auch gebremst. Also ich merke schon jetzt einen Unterschied in meinem Essverhalten. Mhm. Mehr Gemüse und mehr Obst, aber es ist immer noch nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Ich merke immer noch, dass ich dann immer so ein, das ist eine richtige Fresssucht. Mhm. Ja, das ist nicht mehr normal. Vielleicht sollte aber einhergehen mit einer Magenverkleinerung vielleicht auch eine ausgiebige Psychotherapie. Ja. Das hat ja auch so viele seelische Ursachen, das Ganze. Ja, das denke ich auch, ja. Nur den Magen verkleinern lassen ist vielleicht auch... Das hat halt der Chefarzt auch gemeint. Mhm. Damit, finde er, ist es nicht getan. Mhm. Weil im Kopf her ist es dann immer, ich denke genau. Ich erbreche das dann auch nur, hat er zu mir gesagt, durch den, wenn ich dann versuche, mehr zu essen, erbreche ich. Aber im Kopf ist es immer noch drin. Und das ist halt das, was ich mir so unschlüssig bin. Und die Angst ist halt auch dabei, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, so eine Operation mit so viel Kilos. Natürlich, klar. So, wir machen das jetzt mal so. Du legst auf, mein Psychologe, der Peter, ruft dich an wegen der Selbsthilfegruppe. Ja. Und das wollen wir doch auch nochmal richtig festhalten. Wenn du das machen solltest, hat es wirklich nur Sinn, wenn du parallel dazu eine richtige Psychotherapie machst. Ja. Ne, die sich gezielt um deine Essstörung bemüht. Sonst ist es, glaube ich, verschossen, das Ganze. Ja. Du legst auf, ich wünsche alles Gute. Und es wäre schön, wenn wir in einem Jahr nochmal telefonieren könnten. Mhm. Und du erzählst mir, ich wiege jetzt 78 Kilo. Ja, okay. Das wäre es, ne? Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Tschüss. Malte, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Malte, du hast mich angerufen. Ja, ganz genau. Was ist los? Und zwar geht das darum, ich habe mich in die Freundin meines Vaters verliebt und bin aber selber schon seit mehreren Jahren in einer festen Beziehung. Mhm. Also wir können es nicht komplizierter gestalten, ne? Im Endeffekt nicht, Mann. Nein. Ich fühle mich deswegen auch ziemlich beschissen, ehrlich gesagt. Du bist in einer langjährigen Beziehung. Wie lange bist du schon mit deiner Freundin zusammen? Über 4 Jahre. Mhm. Und wie lange ist jetzt dein Vater schon mit der Freundin zusammen? 2 Jahre. 2 Jahre, also beides solide Zeiten. Ja. Und wie alt ist die Freundin von deinem Vater? Die Freundin von meinem Vater ist 31. Ist ja ein schönes Alter, ne? Ja. Wie alt ist dein Vater denn? Mein Vater, der ist 48. 48, na ja gut, das passt alles dann ja doch ganz okay noch zueinander. Seit wann weißt du das, dass du in sie verliebt bist? Seitdem durch was ist es dir bewusst geworden? Also am Anfang, da war sie mir nur einfach sehr sympathisch. Mhm. Aber dass ich mich direkt in sie verliebt habe, das Gefühl, das habe ich jetzt ungefähr seit einem halben Jahr. Mhm. Und weiß sie das? Nein, sie weiß das nicht. Die einzige Person, die das weiß, das ist mein bester Freund. Mhm. Weil ich dem das irgendwann mal erzählt habe, weil ich mich irgendjemandem anvertrauen musste. Mhm. Weil ich das im Endeffekt nicht mehr länger für mich selber behalten konnte. Wie hat dein bester Freund das kommentiert? Er hat mir natürlich geraten, die Finger davon zu lassen, das bloß niemandem mehr zu erzählen. Mhm. Und war mehr oder weniger auch schockiert, ne? Mhm. Wie wahrscheinlich auch jeder in der Situation reagieren würde. Ich meine, das kann ich schon vollkommen verstehen. Aber gegen Gefühle kann man nun mal nichts machen. Mhm. Wenn du das in irgendeiner Weise einschätzen solltest, glaubst du, dass bei der Frau irgendwas an Interesse auch zu dir fließt? Das ist schlecht abzuschätzen, meiner Meinung nach. Sie ist eine sehr offene Persönlichkeit, die jedem gegenüber sehr, eben wie gesagt, sehr offen ist. Mhm. Und sie ist auch mittlerweile die Person geworden, mit der ich am besten über Probleme reden kann. Jeglicher Art. Ach, du machst das auf die Freundschaftstour, ne? Du machst dich an sie ran, auf der Schiene guter Freund. Das war ja auch vorher schon so, mhm. dass wir uns vorher schon immer über Probleme unterhalten haben. Im Laufe dieser Zeit, wo wir dann im Endeffekt uns sehr gut verstanden haben und ich ihr immer mein Herz aufgeschüttet habe im Endeffekt, habe ich gemerkt, dass da eben mehr ist. Wie nur diese Freundschaft, auf meiner Seite zumindest. Redest du mit ihr auch über Probleme, die du mit deiner Freundin hast? Ja. Und welche Position hat sie da? Ist sie neutral? Ist sie mehr auf der Seite deiner Freundin oder auf deiner Seite? Ich würde schon sagen, dass sie versucht einigermaßen neutral zu bleiben. Also so würde ich das schon einschätzen. Was empfindest du denn eigentlich für deine Freundin, mit der du 4 Jahre zusammen bist? Ich liebe sie natürlich auch. Mhm. Aber ich weiß nicht, das Gefühl zu der Freundin meines Vaters ist wesentlich intensiver. Wie stark ist denn... Das ist auch irgendwie eine ganz andere Art von Gefühl. Ich kann das nicht vergleichen. Mhm. Es ist ja oftmals so, wenn man verknallt ist, verliebt ist in irgendeine andere Person, dass man gerade bei der heiklen Thema Sex immer auch konzentriert ist auf die neue Person. Ja, also jetzt ganz ketzerisch gefragt, wenn du mit deiner Freundin schläfst, denkst du an die Freundin von deinem Vater? Ja. Immer? Ja, fast immer. Mhm. Also ich würde sagen so 95-96%. Hast du kein schlechtes Gewissen deinem Vater gegenüber? Natürlich, weil ich zu meinem Vater auch ein super Verhältnis habe. Mhm. Weil meine Eltern, die haben sich vor ein paar Jahren getrennt. Mhm. Und zu meiner Mutter habe ich so gut wie gar keinen Kontakt mehr. Mhm. Und den wesentlich intensiveren Kontakt habe ich zu meinem Vater. Und mein Vater ist auch derjenige, der immer für mich da war, so in dieser ganzen Zeit nach der Trennung. Mhm. Und sich für mich, auf Deutsch gesagt, im Endeffekt den Arsch aufgerissen hat. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja so ein ehrenes Gesetz, dass man die Finger von so etwas lässt. Also jetzt in dem Fall von der Freundin des Vaters. Das kenne ich natürlich. Was hast du denn unternommen? Ich meine, man kann ja, wenn man verliebt ist, kann man in der Anfangszeit, glaube ich, kann man sehr viel dafür tun, dass sich Tor und Tür öffnet, sprich, dass man sich da reinsteigert. Und man kann auch viel am Anfang, man kann auch viel dafür tun, dass man eine Mauer zieht. Was hast du getan, um diese Gefühle vielleicht klein zu halten? Ich habe versucht, dieses ihr im Endeffekt nicht mehr so viel über meine Probleme zu erzählen und im Endeffekt den Kontakt zu ihr auch zu vermeiden. Aber gerade hast du mir nur erzählt, dass sie eigentlich dein ganz enger Ansprechpartner ist. Ja, natürlich. Aber wo ich gemerkt habe, dass ich mich in sie verliebt habe am Anfang, wo diese Gefühle, dass die erste Zeit hochkamen, da habe ich versucht, diesen Kontakt einzuschränken. Und das Problem bei mir war aber, dass ich nach einer Zeit gemerkt habe, jedes Mal, wenn ich versuche, mich so leicht zurückzuziehen, dann ruft sie beispielsweise bei mir an und sagt, was denn mit mir los sei, ob ich sauer auf sie bin und warum ich mich denn bei ihr nicht mehr melde. Und abgesehen davon kann ich den Kontakt zu ihr ja auch deswegen schon alleine nicht ganz abbrechen, weil ich natürlich meinen Vater auch nicht verletzen möchte. Da ist ja das Problem. Das würde ihn auch befremden, wenn du plötzlich gar keinen Kontakt mehr mit der Freundin hättest. Ja, natürlich. Wohnen die beiden zusammen, die Freundin? Ja, und Vater? Ja. Das heißt, wenn du deinen Vater besuchst, siehst du sie automatisch. Und natürlich. Es ist ganz schwer, das überhaupt zu reduzieren. Ja, klar. Also gänzlich zu reduzieren, auf jeden Fall. Ja, natürlich. Das geht gar nicht. Ich meine, wenn die Malte, nicht zusammen wohnen würden, das wäre was anderes. Ja, ist klar, verstehe. Ist es so schwer, dass du sagst, ich stehe in Flammen? Ja, würde ich schon sagen. Also, ich habe versucht, es zu unterdrücken, deswegen habe ich es ihr bis jetzt auch noch nie erzählt. Das musste ich doch eigentlich auch immer weiter wegführen von deiner Freundin. Ja, natürlich. Nur auf der einen Seite ist natürlich zu meiner Freundin, eventuell auch, weil ich eben schon so lange mit ihr zusammen bin, schätze ich mal, dass es damit was zu tun hat. Zumindest hat mein bester Freund das gesagt, wo ich ihm das erzählt habe. Weil er mich auch fragte, ob ich meine Freundin überhaupt noch lieben würde, weil er sie ja auch kennt. Und da habe ich ihm auch gesagt, dass ich sie natürlich noch liebe. Und dann hat er mich aber auch gefragt, ob das vielleicht durch diese ganze Routinesituation, dass wir im Endeffekt schon so lange zusammen sind, 4 Jahre, ob das daran liegen kann. Aber da warst du 17 Jahre, als ihr zusammengekommen seid. Ne? Das ist ja, genau. Ein junges Alter und es ist eine lange Zeit. Ja. Was machen wir jetzt? Was ist zu tun? Ich weiß es nicht. Also, was ist zu tun? Ich weiß es nicht. Also auf der einen Seite würde ich ihr natürlich schon gerne erzählen, was ich für sie empfinde. Weil das für mich natürlich ein extrem starker innerlicher Druck ist. Aber auf der anderen Seite möchte ich natürlich meinen Vater auf keinen Fall verletzen. Das geht ein halbes Jahr jetzt so. Ja. Hast du den Eindruck, dass es schlimmer wird, dass es immer doller wird? Ja, je öfter ich sie sehe, desto schlimmer wird das bei mir. Nur wenn ich, vielleicht könnte man folgende Überlegung anpeilen. Dass du, ohne dass sie das so direkt merkt, du kannst nicht radikal den Kontakt abbrechen, das ist mir klar. Doch nochmal versuchst, etwas auf Distanz zu gehen. Ja, das Problem ist nur, ich treffe mich mit meinem Vater alle 2 Wochen zum Essen bei ihm. Mit meiner Freundin zusammen. Und da habe ich ja automatisch diese 2 Wochen jedes Mal Kontakt. Gut, aber alle 2 Wochen ist ja nun nicht... Ich weiß ja auch, dass ich mich mit ihr so gut verstehe. Gut, aber alle 2 Wochen ist ja nun nicht so viel. Wenn du nicht jeden Tag da bist und nicht jeden Tag anrufst, wäre das schon mal Mittelfeld. Ja, natürlich. Nur ich vermisse sie ja auch in der Zeit, wo ich sie nicht sehe. Nein, ich wollte jetzt gerade darauf hinaus, dass du es vielleicht doch nochmal versuchst, das Ganze runterzufahren. Und das kannst du natürlich nur, indem du es einigermaßen reduzierst, den Kontakt. Wenn du jetzt zu mir aber sagst, nein, ich kann das überhaupt nicht, ich halte das nicht aus, dann bleibt ja überhaupt gar nichts anderes übrig, als dieser Frau das zu sagen. Und wir wollen mal hoffen, dass sie dir eine Abfuhr erteilt, denn dann wäre die ganze Sache, vielleicht könnte unter euch beiden bleiben und vielleicht könnte das eine heilende Wirkung auf dich ausüben, wenn sie sagt, komm her Junge, du bist ein netter Typ, aber ich liebe deinen Vater und nicht dich. Vielleicht wäre das heilsam für dich, wenn sie dir solche Worte sagen würde. Das mag ja sein, nur dann, wenn ich ihr das jetzt beispielsweise sagen würde, dann hätte ich tierische Angst, dass sie jetzt das meinem Vater erzählt. Gut, aber du sagst, du hast mit ihr ein freundschaftliches Verhältnis. Ja, klar. Vielleicht könnte man das dann auch einfach unter euch belassen. Warum soll man deinen Vater dadurch dann noch kränken? Wichtig ist ja, dass du jetzt irgendeine Linie findest, wie du dich weiter verhältst. Ja, klar. Also ich habe den Eindruck, dass du das gar nicht willst mit dem Reduzieren des Kontaktes und dass du glaubst, dass das gar nichts bringt. Ja, weil dieses Gefühl natürlich auch sehr stark ist. Okay, dann sag es ihr. Dann sag es ihr. Dann sagst du. Was mache ich dann, wenn sie das dann meinem Vater erzählt? Ich meine, das kannst du ja, das ist eine erwachsene Frau und das kannst du mit ihr dann auch besprechen, ob es klug ist, das dem Vater zu sagen. Man muss ja nicht immer alles sagen im Leben. Wenn ihr das jetzt bereinigt und dann wird ein Deckel drauf gemacht und zur Seite gestellt und es ist gut. Ich hoffe, dass das so läuft. Das wäre natürlich die Idealsituation. Ja. Wenn nicht, dann würde ich im Endeffekt nicht nur sie, sondern auch noch meinen Vater verlieren. Ja. Und gleichzeitig noch meine Freundin. Ja, du rechnest jetzt gerade durch, ne? Was Risiko, wie viel habe ich, wie viel verliere ich? Aber es ist nun mal so gekommen, wie es gekommen ist, durch deine Gefühle und nun musst du da auch durch. Es geht nicht anders. ich habe die Hoffnung, dass du mit der Frau ein Agreement treffen kannst. Das hoffe ich auch. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, Malte. Tschüss. 1.35 Uhr und 15 Sekunden und jetzt machen wir eine ganz kleine Pause. Nur 36, 16 Sekunden, hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian, Telefonnummer 0800 5678 111. Nächster Anrufer, das ist der Michael und Michael ist 26 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Michael. Hallo Domian, hier ist der Michael. Hallo Michael. Also erstmal bin ich super aufgeregt, so. Ich verfolge deine Sendung schon seit 5 Jahren und also ich bin super begeistert. Mhm, danke. Und auch dein Team, alle super nett. Also ich habe da so ein Problem jetzt seit einem Vierteljahr. Mhm. Also ich habe deine Frau kennengelernt hier in Norddeutschland, mhm, auf dem Weihnachtsmarkt und bin quasi auch mit ihr liiert. Mhm. Ja, jetzt habe ich vor 2 Wochen festgestellt, dass diese Frau eine Prostituierte ist. Wie hast du das festgestellt? Ja, also das hat mir ein Bekannter erzählt. Also wir sind ein Paar und sehen uns auch die Woche 4-5 Mal. Mhm. Die studiert hier in Oldenburg. Mhm. Kommt eigentlich aus Köln. Mhm. Ja, und die macht das eben halt nach dem Studium. Und wo hat dein Bekannter sie denn gesehen? In einem Bordell oder auf der Straße? Also, ihr Bekannter hat sie bei mir gesehen, hat sie erkannt, mhm, hat im Nachhinein gesagt, Mensch, ich kenne das Mädchen. Mhm. Sagt er, ich arbeite da und da. Ich so, wie da und da? Ich so, da ist doch dieser bestimmte Laden. Ich so, das kann nicht sein und so. Und ja, so hat sie das immer halt rausgestellt. Bist du denn sicher, dass der Bekannte recht hat? Bist du der Sache auch nachgegangen irgendwie? Nein, aber eigentlich, sag ich mal, ich habe sie drauf angesprochen. Mhm. Und sie hat es halt auch eben quasi zugegeben. Sie hat gesagt, sie bessert damit das Geld für das Studium auf. Aha. Also ein Gespräch hat stattgefunden zwischen euch. Ist richtig, ja. War sie nicht sehr beschämt und verkrampft, als du sie darauf angesprochen hast? Doch, schon sehr, ja. Also, sie hat halt auch eben geweint und so. Ich meine, ja, ich weiß nicht so recht weiter. Also, ich sitze irgendwie so zwischen 2 Stühlen. Einerseits ist mittlerweile auch so, haben sie so viel Gefühl aufgebaut, mhm, weil man hat auch das Gefühl, man merkt, ob man jemanden liebt oder ob man geliebt wird oder nicht. Mhm. Und ich denke, sowas merkt man einfach so an kleiner Geschenke und eben halt besondere Ausdrücke. Sie ist Studentin, sagst du. Und sie bessert ihren Lebensunterhalt damit auf. Genau. Kann man das nicht anders machen? Im Grunde genommen denken wir das auch. Kann man das schon, ne? Eigentlich schon. Also ich habe mein Studium nicht finanziert, indem ich auf den Strich gegangen bin. Ja. Zum Beispiel. Ich will es auch nicht tun, aber... Wie begründet sie das denn? Warum muss es denn nur gerade das sein? Ja, eben halt, ich sag mal, sie lebt auch sehr, sehr auf großen Füßen, glaube ich. Mhm. Also sie hat einen hohen Lebensstandard und da sie das halt von den Eltern nicht so finanziert bekommt, sagt sie sich, bevor sie sich irgendwo... Mhm. Wie lange macht sie das denn schon? Also laut ihrer Aussage macht es ungefähr seit 5-6 Monaten, was ich ihr auch wirklich glaube. Also es ist nicht so, dass sie halt in die Mistrunde ist, sondern ich glaube... Ja gut, aber in 5-6 Monaten kann sie auch nicht so einen hohen Lebensstandard aufgebaut haben. Doch, also man verdient ja schon unheimlich viel Geld. Ja, woran merkst du den hohen Lebensstandard denn? Den merkt man doch eigentlich an Autos, an Wohnung, an Kleidung. Ja, genau. Und das, sie hat eine tolle Wohnung? Sie hat ein tolles Auto oder was? So sieht das aus, ja. Trägt richtig hochwertige Klamotten. Und wie hat sie vorher gelebt? Vor 5-6 Monaten? Das ist dann noch mal gerade ein halbes Jahr, nicht mal ein halbes Jahr her. Hat sie da eine kleine Bude gehabt, oder wie? Ja, also das weiß ich auch nicht. Also ich sag mal, ich habe nicht gefragt, wie sie gewohnt hat, aber halt eben, sie sagt, sie möchte eben dieses einfache Mädchen sie nicht mehr und möchte eben halt auf großen Füßen leben, sozusagen. Glaubst du ihr das, dass das erst 5-6 Monate ist? Ich bin da jetzt spontan eher skeptisch. Ja, also ich glaube ihr das eigentlich schon so. Mhm. Was hat sie denn für ein Auto? Bitte? Was hat sie denn für ein Auto? Sie hat ein BMW. Mhm. Und wie groß ist ihre Wohnung? Also es ist eine Studiowohnung, also es läuft sich auf zwei Ebenen, 100, 120 Quadratmeter. Hört sich schon sehr, sehr teuer an. Ja. In 5-6 Monaten das alles so erarbeitet? Ja. Gute Möbel, ausgestattet alles? Auch, ja. Mhm. Ja, wie stellt sie sich das denn vor? Sie ist jetzt auch in dich verliebt, ihr seid ein Paar, seit kürzester Zeit erst. Wie soll es denn weitergehen? Ja, also ich möchte natürlich, dass es absolut vorbeigeht jetzt, also dass sie sich absolut für mich entscheidet. Mhm. Nur, Das ist deine, du möchtest, dass sie das aufhört. Ja, natürlich. Was sagt sie denn? Wie stellt sie sich das denn vor? Ja, so weit in diesen Gesprächen sind wir noch nicht, also sie weicht dann ein bisschen aus. Mhm. Wann hast du sie damit konfrontiert, dass du das weißt? Wie lange ist das jetzt her? 2 Wochen. 3 Wochen? 2 Wochen. 2 Wochen. Mhm. Und redet ihr seitdem viel darüber oder ist das eher so ein Tabu? Also wir reden da eigentlich kaum drüber. Wir reden da ein bisschen aneinander vorbei und wenn, dann sind es auch nur Vorwürfe, so, die bei uns dann irgendwie so, oder die ich ihr dann gebe und dann ist eben halt so knapp. Und dann kann man das Gespräch auch irgendwo weiterführen. Kannst du denn, seitdem du das weißt, mit deiner Freundin, mit deiner neuen Freundin noch ganz entspannt und leidenschaftlich und schön Sex haben und schlafen? Das finde ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich nicht so richtig. Also nicht so wie vorher. Mhm. Also es ist schon ziemlich komisch, da ich da auch nicht mit niemandem so richtig drüber reden kann. Mhm. Und da ich auch sehr streng erzogen worden bin und mich auch niemand offenbaren kann und auch eigentlich nicht möchte. So. Weil das finde ich selber auch so ein bisschen... Das heißt, wenn du das deinen Eltern erzählen würdest, würden die Hände über den Kopf zusammenschlagen? Die würden mich wahrscheinlich köpfen, ja. Ja, ja. Hast du ihr das denn wirklich, wenn ihr nicht so sehr viel darüber redet, hat sie das richtig kapiert, dass du es eigentlich überhaupt nicht möchtest? Oder ist ihr das auch noch nicht so ganz klar? Ich denke schon. Mhm. Also ich denke schon, dass sie das richtig kapiert hat. Also da denke ich, Michael, dass ihr nach jetzt 2 Wochen des Hin- und Her-Eierns reden müsst darüber. Und du musst es ansprechen, dich stört es. Ich verstehe aber auch nicht die Frau, deswegen bin ich ja gerade sehr skeptisch, was diese Frau angeht, dass die von sich aus das nicht anspricht. Und wenn man jemanden liebt, muss man ihn fragen, hast du Probleme damit? Ja. Ne, das müsste in ihrem Interesse ja auch liegen, die Sache zu klären. Ja. Vielleicht hat sie aber auch schon gewittert, dass du das nicht so sehr möchtest und daher schiebt sie das Thema beiseite, weil sie es eigentlich weiterhin machen möchte. Ja, aber ich weiß nicht, so normal ist es für mich nicht. Und auch wenn ich versuche, das irgendwie anzusprechen, auch in ganz ruhigen Moment oder so, wenn wir wirklich lange alleine sind, ich weiß, wir haben Zeit, eben halt, dann ist bei mir im Kopf ist dann eine Blockade und dann werde ich beleidigen und dann eskaliert sowas auch schnell. Mhm. Und eigentlich bin ich mir sicher so, dass ich die Frau liebe und ich bin mir auch sicher, dass die Frau mich liebt. Du sagst, dass sie das nur so nebenbei macht, ne? Richtig. Um sich das aufzubessern, ne? Da stimmt was nicht. Wenn die das nur so nebenbei macht, kann die sich nicht solche Sachen leisten. Das gibt's nicht. So viel verdienen wir auch nicht. Die Mädels. Ja. Da müsste die auch schon wirklich hardcore den ganzen Tag über richtig, richtig reinhauen, ne? Ja, also ich weiß wohl auch, ihre Eltern sind eigentlich sehr gut betucht. Und dass er eben halt, wo er jünger war, noch nicht studiert hat, dass er ruhig eine ganze Menge an Geld rübergekommen ist. Und das weiß ich auch. Mhm. Ich habe so vom Gefühl her, man macht sich da irgendwelche Theorien, dass sie halt eben diesen Standard weiterleben möchte. So. Aber der Vater ihr wohl klar gemacht hat, dass sie jetzt sein eigenes Leben beginnt, selber für dich. Mhm. Und dass sie wirklich auf abrupt dieses Studentenleben, so wie wir das kennen, eben halt nicht will. Michael, ich kann es verstehen. Ich hätte damit absolute Probleme, aber ich könnte nicht mit so einem Menschen zusammen sein, der in dem Job arbeitet. Ich könnte es nicht. Manche können das. Ich könnte es nicht. Und du musst dir das vollkommen klar machen. Ja. Und wenn die Frau dich liebt, wird die diesen Job für dich aufgeben. Ja. Das muss jeder liebende Mensch verstehen, dass das die andere Seite eigentlich nicht mag. Ja. Du musst reden und du musst auch sachlich bleiben. Du darfst da nicht ausklinken. Ja, super. Alles Gute. Ja. Ja, ich bedanke mich bei dir und wünsche noch eine schöne Sendung. Dankeschön, tschüss. Alles klar, tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit einem Mann, 32 Jahre alt und Der heißt Pierre, hallo. Hallo, guten Morgen, Domian. Oh, du klingst aber ganz verhallt. Hast du den Fernseher, das Radio nicht leise geschaltet? So, ist es jetzt besser? Ja, ein bisschen besser. Leg mal los, deswegen hast du angerufen. Und zwar, es geht um meinen Sohn Kevin, der ist ein Jahr alt geworden am 30. Januar 2000. Und ich habe mich damals von meiner Frau getrennt. Ich war noch damals verheiratet. Und Moment, der ist jetzt ein Jahr geworden oder? Ja, so ein Jahr alt geworden am 30. Januar 2000. 2001? Nee, 2000. Dann ist er jetzt zwei Jahre alt. Nee, doch, ja, stimmt. 2001. Ja. 2001, ja. Und ich habe in der Nachtschicht, bin ich damals noch Taxi gefahren und in der Nachtschicht habe ich eine andere Frau kennengelernt. Und habe mich natürlich über Hals, über Kopf in die Frau verliebt. Und habe natürlich für die Frau alles getan, ne? Für die Frau, die du im Taxi kennengelernt hast? Ja, die habe ich über Nacht, also in der Nachtschicht kennengelernt, habe mich halt über Kopf in diese Frau verliebt. Pierre, ich unterbreche mal eben. Ich bekomme von meiner Regie die Mitteilung, du mögst bitte das Radio ganz ausschalten, weil es irgendwelche Rückkopplungen gibt. So, ist besser? Ich hoffe ja, genau. Also ja. Du hast dich über Hals über Kopf in die Frau verliebt, die in deinem Taxi saß. Richtig, ganz genau. Als dein Sohn ein Jahr alt wurde. Richtig. Besser gesagt, also mein Sohn ist durch diese Frau entstanden. Moment, das verstehe ich jetzt nicht. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also mein Sohn ist jetzt ein Jahr alt geworden, am 30. Januar. Ja. Und ich habe, wie gesagt, diese Frau damals kennengelernt in der Nachtschicht. Die Mutter von deinem Sohn? Die Mutter von meinem Sohn, richtig. Aha, aber du bist verheiratet. Ich war zu dieser Zeit verheiratet. Ja, ja. Und habe natürlich für die Frau mich dann natürlich entschieden, habe meine Ehefrau natürlich dadurch verlassen, bin ausgezogen, habe mich das von meiner Frau scheiden lassen. Und wusste aber zu dieser Zeit noch nicht, dass sie in der Zeit noch einen Freund gehabt hat. Die Mutter von deinem Sohn? Richtig. Und der war zu der Zeit im Knast gesessen. Und es ging dann alles wunderbar schön, es ist alles wunderbar gewesen, wir sind gemeinsam in Urlaub geflogen nach Mallorca. Ich bin dann natürlich aus dem Urlaub aus Mallorca zurückgekommen, habe dann die frohe Botschaft bekommen, dass ich Vater werde. Und dann, wie gesagt, kurz vor der Geburt von meinem Sohn, schmeißt sie mich plötzlich aus der Wohnung. Ich komme natürlich am nächsten Tag von der Nachtschicht nach Hause, liegt ein Brief auf dem Tisch und da steht drin, hallo lieber Pierre, ich muss dir leider mitteilen, ich liebe dich nicht mehr, sei so gut, räum die Wohnung bis Freitag. Was heißt das denn? Das ist ein bisschen hart, ne? Was heißt am Himmel? Und da war vorher alles noch in Butter. Ihr habt Weihnachten zusammen verbracht. Ja, richtig. Weihnachten schön miteinander verbracht, Silvester schön miteinander verbracht. Richtig. Und du hast nichts gemerkt, dass in der Frau irgendwie die Gefühle nicht sind? Nichts dergleichen, nichts gemerkt davon. Ich habe alles erst hinterher alles erfahren. Naja, und jetzt ist das Problem, ich werde jetzt mit der Situation jetzt nicht fertig, dass mein Sohn woanders da aufwächst, anstatt bei mir, wo er hingehört. Ja, du hast das denn gemacht, du hast so schnell wie möglich die Wohnung geräumt. Richtig. Hast du sie denn gesehen oder hat sie sich... Ja, sicher, ich bin ja noch ein paar Mal mit ihr in Kontakt geblieben, wegen der Schlüsselrückgabe und dem ganzen... Hat sie sich denn dann irgendwann später mal erklärt, was mit ihr los ist, oder... Nein, gar nicht. Hat das mit dem anderen Mann irgendwas zu tun? Sagen wir mal so, das war ihre Jugendliebe von 13 Jahren, den hat sie 13 Jahre geliebt. Aber der ist jetzt nicht aus dem Knast raus und wieder bei ihr? Er ist wieder draußen und er ist bei ihr eingezogen. Ach, er ist bei ihr auch schon wieder eingezogen? Ja, sicher, genau. Also hat es schon sehr viel mit ihm zu tun? Ja. Mit dem Mann. Also der Mann ist der Grund? Richtig, und das Problem ist jetzt halt, ich werde mit der, wie gesagt, mit der Situation, ich werde nicht, dass mein Sohn da drüben aufwächst, bei ihm zum Beispiel. Und ihr habt überhaupt kein Übereinkommen, dass du zumindest das Kind mal ab und zu siehst? Doch, das haben wir haben uns im Guten geeinigt und haben gesagt, okay, gehen wir halt auseinander, wenn es halt nicht anders da geht. Alle 14 Tage habe ich mein Besuchsrecht. Ich sehe ihn auch alle 14 Tage. Zahle halt natürlich pünktlich meinen Unterhalt, wie jeder, jeder Vater auch. Und bist du auch schon mal mit dem Mann konfrontiert worden? Als du ich sehe ihn jedes Mal, der ist ja beim Besuchsrecht dabei in der Wohnung. Und geht das einigermaßen mit euch beiden? Ja, jetzt geht es einigermaßen, geht es. Wir haben uns jetzt, also wir verstehen uns einigermaßen. Ich unterhalte mich auch mit ihm, mit ihr. Aber ich will erstmal spontan sagen, Pierre, das ist natürlich für dich eine sehr traurige Sache, dass sich das so entwickelt hat. Aber es ist ja schon mal gut, dass ihr, das heißt die Frau und du, dass ihr euch einigermaßen friedlich geeinigt habt. Richtig. Und dass du auch dauerhaften Kontakt, regelmäßigen Kontakt zu dem Kind hast. Das ist ja alles schon mal positiv, ne? Ja. Das andere, ja, damit wirst du leben müssen und wirst du dich arrangieren müssen. Ich lebe jetzt natürlich damit. Ich muss dazu sagen, ich habe die Situation wirklich wieder ins Gute, also ins Reine gebracht. Ich habe meine Ehefrau wieder zurückgenommen. Das heißt, sie nicht. Wir haben wieder geheiratet. Am 18. Februar 2000 haben wir wieder geheiratet. Und bin jetzt wieder mit meiner Frau zusammen. Du verwechselst immer die Jahreszahlen. Du meinst jetzt 18. Februar 2001, jetzt in diesem Jahr, ne? Hast du die wieder geheiratet? Nee, im Jahr 2000 habe ich geheiratet. Am 18. Februar. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich meine, da warst du mit der Frau zusammen, die Mutter deines Kindes. Also irgendwie verwechseln wir jetzt irgendwie. Ja, ich verstehe. Wen hast du jetzt voriges Jahr wieder geheiratet? Meine Frau habe ich geheiratet am 18. Februar 2000, das weiß ich genau. Aber da hattest du ja mit der anderen Frau auch schon was. Ja, das missverstehen wir uns. Wenn dein Kind dieses Jahr ein Jahr alt geworden ist, ja, am 30. Januar musst du doch folglicherweise vor einem Jahr mit der Mutter deines Kindes was gehabt haben. Da verstehe ich nicht, dass du eine andere Frau heiratest im Februar. Na egal. Jedenfalls, das Faktum ist ja jetzt, dass du damit nicht zurechtkommst, dass der Sohn, dein Kind, bei diesem anderen Mann mit aufwächst. Ganz genau, dass er die Vaterrolle übernimmt. Ja, aber das ist jetzt nun mal so, da wirst du nichts verändern können dran. Na, sicher, ich werde wahrscheinlich auch nichts dran ändern. Aber ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt wieder glücklich, ich bin mit meiner Frau wieder zusammen, habe meine Frau, wie gesagt, geheiratet, sie ist jetzt schwanger. Am 25.07. kommt unser Kind zur Welt und das macht mich schon glücklich irgendwie, aber auf der einen Seite habe ich immer den Gedanken, mein Sohn. Ne? Gut, aber was sollen wir darüber reden? Die Fakten sind nun mal so, ne? Ja. Da kannst du nichts dran ändern. Da musst du sehen, das Allerwichtigste ist, dass du dazu beiträgst, ein gutes Verhältnis aufrechtzuerhalten zu der Mutter deines Kindes. Richtig. Das musst du für dein Kind tun und möglichst auch zu dem Mann. Weil das ist ja auch, ne, je besser die Stimmung zwischen euch dreien ist, desto besser ist es für das kleine Kind. Ja. Alles Gute. Und mittlerweile haben wir herausgefunden, dass noch ein Störenfried noch mit aufgetaucht ist. Und zwar, er versucht, einen Keil zwischen uns drei hineinzutreiben. Okay. Ich hoffe, dass ihr euch arrangieren könnt, einfach im Sinne des Kindes. Für das Kind. Alles Gute. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Habe ich das jetzt gerade nicht verstanden mit den Jahreszahlen? Ich glaube, er hat da auch ein bisschen was durcheinander gemacht. Ramona, 36 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Morgen. Ihr Handy anrufen, schon wieder ein Handy, ne? Ja. Ich bitte euch, sagt das jetzt immer wieder kontinuierlich, wenn ihr mich anruft und ihr ein Festnetz habt, bitte ruft über Festnetz an, weil die Leitungen einfach nicht gut sind und wir uns nicht so gut verstehen können. Aber wir versuchen das auch jetzt, Ramona. Okay. Und zwar mein Thema ist, meine große Liebe wollte mich umbringen. Oh Gott, deine große Liebe wollte dich umbringen? Ja. Erzähl mal ein bisschen näher. Und zwar... Es war am letzten Mittwoch gewesen und wir hatten einen Streit. Erst war es gar kein Streit gewesen, wir haben einfach nur diskutiert über Probleme in unserer Beziehung, die er immer abgestritten hat. Aber ich habe immer gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Und er hat immer gesagt, ich bilde mir das nur ein und so. Ne? Und ich hatte aber richtig feste Fakten gehabt, dass was nicht stimmt. Ne? Und zwar, er ist zum Beispiel viel alleine weggegangen, obwohl wir sonst immer zusammen sind. Und er hat mir gesagt, er muss eher zur Arbeit oder so. Ne? Wenn ich ihm zur Rede gestellt hat, nee, und das stimmt nicht. Und ich bilde mir das ein. Und er kommt von mir zu Hause, geht zur Arbeit und danach wieder nach Hause. Und das stimmt eben alles nicht. Und der Streit, es eskalierte dann in Streit. Ne? Und mit einmal griff er mir direkt an den Hals und wirkte zu. So, er hob mich dabei aus, dann hat er da war ich schon das erste Mal beinahe bewusstlos, dann hat er mich wieder runtergelassen. Also es ist ein starker Mann. Ja, na, ich bin auch sehr klein und wiege auch nicht so viel. Na, und dann hat er ihm mit der Faust zugeschlagen und dann habe ich schon immer gemerkt, dass er sich immer umsieht, als wenn er nach einem Gegenstand greifen will. Das war bei euch, bei dir in der Wohnung? Bei mir in der Wohnung war das gewesen. Und dann hat er einen Aschenbecher gegriffen aus Metall und hat er mit dem noch ein paar Mal zugeschlagen. Auf den Kopf? Ja. Dann bin ich vor Schmerz schon zusammengesunken. Dann hat er im getreten, also mit den Füßen zugetreten, Ja, dann hat er wieder mal gewürgt. Das ging jedes Mal würgen bis kurz vor der Bewusstlosigkeit, dass ich, also ich habe gar nichts mehr gefühlt. Du konntest auch gar nicht schreien oder dich ein bisschen wehren. Nee, nee, ging gar nicht. Wenn er mal locker gelassen hatte, ich hatte zu tun, dass ich wieder Luft bekomme. Und warst wahrscheinlich in einer Todespanik, ne? Ja, natürlich. Natürlich. Vor allen Dingen meine kleine Tochter war noch in der Wohnung gewesen. Das ist aber nicht sein Kind. Ist nicht sein Kind, nein. Mhm. Ja. So, und irgendwann konnte ich mich aus dem Würgen rausdrehen und bin in die Küche gerannt und wollte das Fenster aufmachen, um Luft zu kriegen und um nach Hilfe zu suchen. Ja. Und er war gleich hinter mir in der Küche gewesen, dreht sich um, nimmt einen Wasserkessel, also so einen elektrischen Wasserkocher und hat mit denen dann auch noch mehrmals zugeschlagen. Ja. Und dann hatte ich eine riesen Platzwunde am Kopf gehabt. Mhm. Ja. Und das, also überhaupt das ganze Gesicht dick, ich sah richtig entstellt aus. Mhm. Ja. Und als er das Blut gesehen hat, hat er Angst gekriegt. Ah, da hat er erst Angst gekriegt. Erst da. Er hat vorher hat er immer geschrien, ich spring nicht um, ich spring nicht um. Ja? Und dann, als er das Blut gesehen hat, hat er nur noch geschrien, ich komme in den Knast, wegen dir komme ich jetzt in den Knast. Ja? Wie hast du dich dann nach außen bemerkbar gemacht? Ich habe gemerkt, das Blut läuft in Strömen das Gesicht lang runter. Also es war viel und es war sehr warm gewesen. Ja? Und wen hast du informiert dann? Ich habe direkt 110 angerufen. Ach, du hast direkt dann telefoniert, ja. Bist gar nicht rausgelaufen oder so. Wie alt ist dein Kind? Meine Tochter ist 4 Jahre. 4 Jahre, hat die das mitbekommen alles? Alles nicht, also sie ist dann, als er, nachdem er ein paar Mal zugeschlagen hat, ist sie schreiend aus dem Zimmer, in ihr Zimmer gerannt und hat sich da versteckt. Nochmal rückwirkende Frage, wie lange warst du da, als das passiert ist mit dem Mann zusammen? 2,5 Jahre waren wir zusammen. Und wie lange liegt jetzt dieser Vorfall zurück? Es war letzten Mittwoch. Letzten Mittwoch? Ja. Wo ist er jetzt? Er ist in Haft. Er ist in Haft. Du hast ihn angezeigt? Ja. Ja. Ja. Kannst du dir, wenn man so lange mit einem Mann zusammen ist, meint man ja, die Menschen zu kennen. Kannst du dir das erklären, was in dem vorgegangen ist? Nee, kann ich mir nicht. Er war vorher nie gewalttätig. Er hat schon mal zugeschlagen und ist dann zu Nachbarn gegangen und die Nachbarn sind gekommen und haben gesagt, du, der Nico, der sitzt bei mir und der weint und dem tut das so schrecklich leid, ne? Und auch wirklich die Nachbarn, die haben gesagt, das ist nicht einfach nur so dahergesagt. Also was in dem Moment in dem Vorgang ist, weiß man nicht. Ich weiß das nicht. Vor allen Dingen, er hat ja sofort an Hals gefasst. Du hast ihn angezeigt, er ist im Knast. Ja. Ist hoffentlich das Thema jetzt damit beendet für dich, also was die emotionale Verbindung angeht zwischen dir und du sagst, das war meine große Liebe. Ich hoffe, du sagst, das war meine große Liebe, oder? Es war meine große Liebe, ja. Denn er hat das Blut gesehen, hat sich erschrocken, hat ihm gesagt, ich muss in den Knast und so, ne? Und ich sage, komm, geh jetzt, ist besser, du gehst. Er wollte auch gehen und will aber meinen Schlüssel mitnehmen. Und da habe ich gesagt, du kannst meinen Schlüssel nicht mitnehmen, ne? Weißt du, worüber ich jetzt sehr froh bin, Ramona? Ich hatte ja schon die große Sorge, weil ich solche Geschichten oft gehört habe, dass du mir mit diffuser Stimme sagst, aber ich liebe den immer noch. Aber das ist nicht der Fall. Nee, ist es nicht. Gott sei Dank. Die Angst bei mir ist groß. Er hat mir gedroht, wenn ich die Polizei, also das war in der Tür. Also er hat im letzten Moment hat er sich nochmal so zwischengestellt und sagt, wenn du die Polizei rufst, bist du tot. Aber die Polizei hast du gerufen und er ist jetzt auch in Haft. Und es steht ein Verfahren an. Ja. Jetzt hoffe ich nur sehr, dass er eine heftige Strafe kriegt. Ja. Und dass es dir gelingt, auch dich emotional weiter von dem zu lösen und dass er dich nicht einschüchtern kann mit was auch immer. Mein Gott, es ist dann ja immer noch so gerade eben gut gegangen, ne? Ja, und die Ärzte im Krankenhaus wirklich, die haben sich so erschrocken gehabt, wie ich aussah. Ne? Und es ist echt ein Wunder, dass ich innerhalb des Kopfes nicht irgendwie größere Schäden hatte. Ramona, ich freue mich darüber. Ich muss aber jetzt leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ich wünsche von Herzen alles Gute und gehe auf großen Abstand zu diesem Mann. Ciao. Ich weiß jetzt nicht, wie ich mich weiter... In der Technik, Michael Jansen. Morgen heißt das Thema meine Lebenslüge. Gute Nacht.